sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Das ist aber hier ganz schön. Hey, meine Herren, diese exotischen Tiere hier auf dem Weg zum Studio. Oh, guck mal, Jule, ein Ara. Das ist doch kein Ara. Das ist ein Ara. Das ist ein Papagei. Ein ganz einfacher Papagei. Wow, überall Schlangen und so. Ekelhaft. Dass wir nie normal ins Studio kommen können. Also ich finde die Schlangen süß. Guck mal, die eine zicht so. Und die Kobra da, die guckt dich so verliebt an. Nee, lass uns mal hier. Wow. Schlangen, also apropos Schlangen, mach doch mal die Hose zu. Ja, mach ich. Hauptsache, ich verstehe auch nie, warum wir nicht einfach aus unserem Jet aussteigen können und ganz normal ins Studio gehen können. Ja, weil du mal das Studio zu den ganz möglichen Orten bringst. Hey, lass es doch einfach mal da, wo es war. Das ist ein bisschen wie Lost hier, oder? Ja. Bist du derjenige, der stirbt? Ich bin... Ich weiß nicht. Oh, da ist die Tür vom Studio. Ich glaube, da sind ganz viele Leute hinter. Gucken wir mal. Oh, hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ich hasse Menschen. Fand die Schlange besser. Uiuiui. So. Ja, es ist... ich kann auch ehrlich gesagt nicht verstehen, ja, warum man irgendwie durch diesen Dschungel hier... Wobei, der German Student hat recht, eigentlich ist das eine Hommage an die Brüllaffen-Couch. Die haben nämlich auch immer so Dschungelgeräusche. Wer da was ist Brüllaffen-Couch? Das ist ein Podcast vom German Student mit anderen. Oh. Entschuldigung. Kein Problem. Der ist ja auch noch nicht auf Möb-Möb. Ach, warum nicht? Weil die noch nicht, ab nächste Woche gehen die wahrscheinlich live. Ich dachte, die hätten Geschmack und hätten sich endlich mal mit Xenim irgendwie angefreundet. Ja, auf Xenim senden übrigens gerade Wir müssen reden und Holgi senden, glaube ich, gerade auf Xenim. Nein, Holgi sendet gerade nicht auf Xenim, der sendet gerade auf Fritz. Ach, im richtigen Radio sind die? Ja. Ach so. Okay, ich dachte, der wäre, warum, ach so, dann war das ein Witz, den ich nicht verstanden habe von der Hörsuppe, dass sie sich absprechen sollten. Ja. Nein, wahrscheinlich geht er einfach davon aus, dass die Holgi-Leute auch den Holgi bei Blue Moon hören und deshalb die anderen da, von denen ich jetzt den Namen schon wieder vergessen habe, weil mir das nicht wichtig genug war, halt dann wertvolle Leute verlieren vielleicht. Das kann natürlich... Ach, warte mal. Was machst denn du jetzt schon wieder? Oh, ich muss überlegen, ob ich niesen muss und dann muss ich ja wieder zum Mute-Button hechten. Das Problem ist, ich bin heute schon fast zweimal auf dem Tisch aufgeschlagen, als ich zum Mute-Button gehechtet bin und dabei niesen musste. Und irgendwann. Warum denn? Ja. Weil du halt beim Niesen extrem viel Schwung drauf kriegst, ja. Und diesen Schwung wollte ich ausnutzen, um zum Mute-Button zu hechten. Das ging aber ordentlich daneben schon zweimal und ich hätte mir echt fast richtig die Nase hier so angedötscht auf meinem. Wie sitzt denn du bitteschön an deinem Tisch? wenn ich hechten muss zur Mute-Taste, die Mute-Taste befindet sich auf meinem Mischpult. Ja? Und wenn ich meinen Arm ausstrecke, muss ich ein Stück hechten und mit dem Schwung wäre ich fast auf dem Tisch aufgeschlagen, zweimal. Okay. Was stehst du? Und warum bist du es nicht? Es würde so einiges erklären. Weil ich mich rechtzeitig gerade noch hier zurückfedern konnte, aber es war schon äußerst unangenehm. Also ich kann dir Schade. was sagen. Ja, aber Schade. es ist übrigens heute der nee, gar nicht wahr, der 20.03.2012. Es ist kein Porncast mit Jule. Hallo Jule. Hallo Rio. Und mit einem immer noch nicht gesundenden Rio. Ja, du stirbst, haben wir ja gesagt. Also ich habe es gesagt. Ja, nee, es geht doch. Wie gesagt, ich fühle mich ein bisschen, kennst du von Stephen King The Stand? Nee, ich guck und lese keine Stephen King Sachen. Ich Warum traue mich nicht? nicht. Du traust dich nicht. Also ich wollte, oh Mann, da muss ich jetzt schon lachen. Ich wollte früher mal als Teenie, das ist ja auch schon eine ganze Weile weg, wollte ich mal das Es-Buch lesen, was meine Mutter gelesen hat. Und als sie merkte, dass ich das auch lesen wollte, hat sie das erstmal in so verschiedene Teile zerrissen und weggeschmissen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber ich war noch jung. Und als ich dann so ein bisschen, so 3, 4 Jahre älter, hatte eine Bekannte von uns alle Stephen King-Bücher im Regal und wollte mir das ausleihen. Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich habe eine blühende Fantasie. Ich habe echt eine blühende Fantasie. Ich kann mir sogar nach Tanz der Vampire, was ja jetzt kein Horrorstreifen ist, kann ich mir den Professor in meiner Wohnung vorstellen. Das wäre jetzt schlimm. Ja, weil ich, ja. Und dann im Dunkeln? Aber der Professor war doch cool. Ja, weil ich irgendwie. Der Professor war cool, der hat doch coole Lieder gesungen hier. Das Logiklied finde ich total super. Der Professor ist geil. Da würde ich mich Ja. freuen. Ja, aber ne. Den habe ich, also da war ich auch noch jünger. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt noch ein Stephen King Buch lese, wo ich mir dann das alles total vorstellen kann und in die Geschichte eintauche, da ist es nicht so nett, wenn ich es auch noch alleine mache. Ja, Vielleicht aber kann du. man ja mal die ganzen dicken Bände im Kein-Porncast lesen, damit ich nicht so alleine bin. Ja, genau. Wir hören dir zu, während du halt die dicken Schinken am Wälzen bist. Ja. Ja, und dann muss ich immer nur in den Chat gucken und dann sehe ich jemand, der irgendeinen Unsinn macht und dann weiß ich, okay, ist alles gut. Wie wäre es denn, wenn du das einfach liest, während der Chat da ist? Wie wäre es denn damit? Du könntest auch einfach in den Chat gehen, das Buch lesen und fertig. Nein, aber es ist doch eine bessere Sicherheit, wenn der Chat, also nicht der Chat, nämlich der Chat im Allgemeinen, das müssen wir ja immer sagen, wenn die hören würden, wenn ich tatsächlich angefallen werden würde. Verstehst du? Und ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass du mich rettest. Okay, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Für wie wahrscheinlich hältst du es, hältst du das wirklich für wahrscheinlich? Weil dann suche ich mir für Klargestellt 2.0 vielleicht doch jemand, der mehr geerdet ist. Wieso? Ich wollte eigentlich jetzt demnächst beim David Fincher mitmachen. Und der, wie heißt Als? das? Transzendale? Also erstmal du hast es wirklich geschafft. Du hast es geschafft, zwei Produzenten völlig durcheinander zu Stimmt. hauen. Der eine Den Finch und ist. den Finch, das mache ich aber immer. Ja, aber der heißt nicht Finch, der heißt Fichtner oder Fitschner von mir aus auch. Ja? Finch. Was? Fichtner. Echt? Ja, du meinst jetzt den Regisseur hier von Keine Fight Club Ahnung. zum Beispiel. Ja, wie, das ist der Fitch, ne? Ja. Okay. Lynch ist ein anderer. Lynch ist hier Lost Highway, der Elefantenmann, Eraserhead. Darf ich das überhaupt sagen? Darf ich Eraserhead sagen? Ich glaube, ich darf Eraserhead gar nicht sagen, weil der ist der bundesweit beschlagnahmt. Ich weiß es gar Aber nicht. es gibt auch einen Finch. Es gibt auch ein Finch. Der Ja, Lachs den gibt's sagt auch. Finch von American Pie. Ja, aber das Die hat haben nichts mit jetzt eine David Reunion Lynch. rausgebracht. Außerdem heißt es Pinehead. Pein? Alter, okay, wir reden von David Lynch. Ja, David Lynch, der Begründer des modernen Suspense-Horror-Effekt-Genre, der als letzten Film zum Beispiel, jetzt muss ich überlegen, Inland Empire war sein letzter Film. So. Sind wir jetzt auf einer Wellenlänge mit dem Regisseur oder sind wir gerade bei zwei anderen Regisseuren? Das Weiß muss ich ich nicht. Ich nämlich rede wissen. von dem du da vorhin erzählt hast und dieser mit der Trans-Dingsbums. Das fängt schon gut an, oder? Hier, übrigens, die Sabdur, nee, Sabdur hat geschrieben, keine Horrorgeschichten, aber mit Riot Podcast. Okay. Ja, aber was an Sabdur, an diesen Horror mit dem Rio zu podcasten, bin ich ja mittlerweile gewöhnt. Davor habe ich keine Angst mehr. Okay, auf jeden Fall Ja. ist David Lynch ist David Lynch der Begründer des modernen Horror- und Kunstgenres. Und er macht halt Filme, die wirklich sehr unter die Haut gehen. Auch Filme, die man halt eben nicht versteht. Hast du Donnie Darko gesehen? Ja. Ja, so Der ist ungefähr, mit nur Jack halt. Gyllenhaal. Natürlich habe ich irgendwann in meiner langen Geschichte des Anhimmelns von Jack Gyllenhaal mal Donnie Darko gesehen. Ja, hast du ihn auch aus dem. Okay, du hast ihn nur aus dem Grund gesehen, oder? Ich gucke Filme nur aus den Gründen. Okay, gut. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall geht es um transzendale Meditation. Ja, das meinte ich doch. Ja, darum geht Das es. hab ich doch sofort gesagt. Ja, darum, Ich darum hätte geht aber es. jetzt, glaube ich, bestimmt wieder vergessen, was es ist. Transzendale Meditation. Ja, Stimmt das? transzendale Meditation. Und da schaue ich gerade eine Doku, die auch im Wie lang ist ORF denn die lief. Doku eigentlich? Entschuldigung? Wie lang ist denn die Doku? 1 Stunde 20 Minuten. My best friend, die übrigens kein Goth ist, nämlich ein Grufti, das hat sie mir nochmal, den Unterschied hat sie mir sehr deutlich gesagt. Ist ja Und nur die jetzt noch eine. Übersetzung auf Englisch, das ist ja schon mal Nein, super. das ist eine Philosophie dahinter. Und du machst Ja, jetzt hier die ja. kleinen Witze über meine beste Freundin, sie ist ein Grufti und kein Gothic. Auf jeden Fall hat die jetzt mir erzählt, dass auf Dreisat momentan irgendwie Seelenfängerabend war, gestern oder heute. Ja, da ist. Gestern ging es über Scientology und. Richtig. Richtig, da ist Sektenthemenabend, hat auch die ESO-Watch verlinkt und der Chat im Chat, der hat bestimmt gerade den Link von der ESO-Watch auch zur Hand. Der hatte mir nämlich gestern auch nochmal reingelinkt. So, und es gibt keinen Unterschied zwischen Ich soll Gothic. der Sabdur, soll ich den Unterschied erklären? Ich kann ihn nur so wiedergeben, wie ich ihn mir gestern anhören Es durfte, weil ich das. Und du hältst jetzt mal gibt die keinen. Klappe. Geh husten. Es gibt keinen. Doch, das ist nämlich so die Gruft, die sind aus den 80er, 90ern mit The Cure und wie auch immer. Das ist eine Lebensphilosophie. Und die Gothic sind die Modepüppchen, die jetzt dazugekommen sind und das von 16 bis 18 mal machen, denken, es wäre hip, aber dann wieder verschwinden. Das ist totaler Unsinn. Also kann man sich den Scheiß auch schön Brauchst reden. nicht, du brauchst jetzt hier nicht, ja. Also am letzten, ich würde am liebsten jetzt mal die Klappe halten, Herr Burns. Also. Weil, nein, lass das Thema. Wechsel's einfach. Ich habe das wiedergegeben, was ich wiedergeben wollte. Das ist nicht zu diskutieren. So. Sage ihr bitte, dass es falsch ist, Nein, ich okay? sage ihr Nein. nichts. Es stimmt, wenn sie das so meint, dann stimmt das so. Und da hast du die Klappe zu halten. Und deshalb, Okay, ja, das stimmt bei so dann. meinem, Ja. ja, ist so. Der Himmel ist Ist so. grün. Es ist nicht zu diskutieren. Schluss jetzt. Yes, der Himmel ist grün, es ist nicht zu Geh diskutieren. schnupfen. Muss ich gerade nicht. Ich Es trinke kann jetzt ja einen falsch Schluck sein, wenn Uluda. ihr das meint. Sie ist nun mal kein Gothic, nämlich ein Grufti und das angelehnt auf die 80er. Ist ja jetzt auch egal. Ich hätte Auf es die nicht 80er. sagen sollen und bereue es jetzt schon wieder, weil du einfach weitermachst. Mann, Boah. ich mach doch gar nichts. Ich trinke jetzt einen Schluck Uluda. Ja, mach das. Auf Wenn ich jeden krank Fall. bin, trinke ich einen Auf jeden Schluck Fall. Warum Uluda. habe ich das jetzt gesagt? Hat die mir das mit dem Seelenabend gesagt? Ja. Und eine Wegen Uhr Sekten. nennen? Kannst mich Uhr nennen? Ja, okay. Sabduhr, ich nenne dich Uhr. auf jeden Fall soll auch unsere neue Klargestellt-Sendung nicht über Occupy Frankfurt mehr gehen, sondern über David Fincher und die transzendalen Meditationen. War da was? Ich glaube, ich beiß hier gleich in mein Ulu da. Das heißt doch Ulo Duck. Hatten wir das nicht auch schon? Ja, es heißt Ulu Dak und es gibt einen Unterschied zwischen Gothic und Gruftis und der Ist Himmel man, ist grün ja. und. Und du bist tot. Ja. So. Auf jeden Fall machen wir über. Willst du was über klargestellt noch sagen? Naja, Jetzt also darfst du wieder. wir starten mit klargestellt in die 2.0. Wir verlassen, wie Jule gerade richtig gesagt hat, Occupy und widmen uns dann halt dubiosen Organisationen wie Sekten, Esoterikern, Möb. und vielen, vielen anderen lustigen Organisationen widmen wir uns. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob wir die Anfangsfolge, da bin ich mir noch nicht sicher, weil wir warten ja noch auf einen weiteren Mitstreiter, der schon Bescheid weiß, dass er mitstreiten sollen würde. Nur da warten wir noch auf eine Zusage. Nur wenn er uns zusagt, wäre das ganz, ganz toll. Da würde ich mich auch maximal freuen. Auf jeden Fall, Ich, ja. ja, du wirst dich auch freuen, oder? Ja, ich würde nie zusagen. Ja, oh, an seiner Stelle meinst du. Ja, ich habe wohl die auch nur dazu gezwungen. Ich wurde die auch wieder nur gezwungen. Ja, das wurde dann nämlich einfach so entschieden. Ja, ey, Jule, klargestellt 2.0, Termin steht, sage ich dir noch, da sein. Ja, auf jeden Fall werden wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, und da bin ich mir noch nicht so ganz, ganz, ganz sicher, also ich habe jetzt mal so mit dem weiteren, der uns verstärken könnte, habe ich den Kopfverlag als allererstes mal so angesprochen. Also ich würde als erste Folge gerne über den Kopfverlag etwas machen. Ich weiß aber allerdings noch nicht genau was. Interessant. Ich finde den Kopfverlag schon sehr interessant, weil da rummelt sich bald nun mal wirklich das ganze merkwürdige Volk rum. Also da sind schon gute Leute mit bei, doch. Die Eva Herrmann doch auch. Ja, Eva, ja, man ist auch, ja, ich sag doch, die ganzen guten Leute. Eva, ja, Mann. Ich kann immer richtig lachen. Welche Wette hat denn der German Student gewonnen? Dass klargestellt wiederkommt, ich weiß es nicht, welche Wette hat er gewonnen? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ach, dass wir länger als 15 Minuten machen und du bist immer noch nicht tot. Verdammt. Wir haben ja erst um. Ach ja, scheiße doch. Der wollte mich ja heute nur nicht alleine senden lassen. Er wollte mich ja heute nur nicht alleine senden lassen. Siehst du Ich das? laufe echt hart am Limit. Ja, total. Ach, Schatzi. Soll ich dir die Decke holen? Du brauchst mir ja keine Decke holen. Deine Decke will ich nicht, aber da lege ich mich hier lieber nackt auf den Laminator. Aber mach doch sowas nicht, du bist doch schon krank. Wobei, ich habe ja gar kein Laminat mehr. Ich habe ja jetzt Mondgestein mir legen lassen hier. Übrigens, dunkle Seite. Mondgestein, dunkle Seite, dritter Krater links. Sehr empfehlenswert, direkt neben der Basis. Soll ich dir die Heizung anmachen? Nein, du willst nur den Gashahn aufdrehen und mit dem Feuerzeug spielen. Vergiss es. Ich würde dich jetzt pflegen. Ja, das hat die von Misery auch gesagt bei, aber Misery Oh, kennst du Katie wahrscheinlich nicht, Bates ist oder? so toll. Ach, du kennst doch Misery. Das ist aber auch Ich Stephen King. weiß nur, dass Katie Bates da mitgespielt hat. Und da habe ich mal ich habe mal reingeguckt. Und ich habe auch reingeguckt in War so den gelinst einen, mit der wie Hand vor heißt den denn Augen das? so. Wie heißt denn das mit dem Kinderladen oder so? Gab's da nicht sowas? Warum lachst denn du da jetzt? Weil ich mir vorstelle, wie du mit beiden Händen vor den Augen Misery guckst, ja, und zwischendurch mal die Finger auseinander machst und mal rüberlinst. Ich habe eigentlich, das Problem ist bei Horrorfilmen und mir, Ja. dass das Gucken gar nicht so das Problem ist. Nämlich das danach. Dann alleine so in der Wohnung sein oder ins Bett gehen. Aber Misery ist kein Horrorfilm, ey, Naja, aber die. das spielt doch mit solchen Sachen Ja, aber da ist und doch so. nur eine psychopathische, fanatische Stalkerperle, die den Autor halt am Foltern ist. Also einen richtigen Horror stelle ich mir gerade echt ein bisschen anders Dann vor, aber wenn zum ich dir Beispiel sage. bei The Ring, wobei ja auch immer die Amis, ich hasse die Amis dafür, dass die gute ausländische Filme ja dann immer eins zu eins nochmal amerikanisch umfilmen müssen, weil sie denken, das würde dann besser werden. Aber The Ring war dafür, dass es vom Japanischen adaptiert war. war es wirklich nicht so schlecht. Also so schlecht war es jetzt wirklich Ja, aber die nicht. Se ja, genau. Und ich hab das immer, also ich war mit einer Freundin immer in der Sneak Preview von Cinemax und so. Also da gibt's einmal, ich weiß nicht, ob es jeder Ja, kennt, ich aber da kenne gibt's Sneak einmal Preview, ja. die Woche, da bezahlt man 4 € für irgendeinen Film, der kommt. Man weiß aber nicht, welchen man kriegt, wohl. Genau, man weiß nicht, welche es ist. Da Ja. kommt irgendeiner. Das kann der Ja, totale ja, Scheiß ja. sein, das kann auch der Ja, totale tolle Film sein. Auf richtig. jeden Fall war, also, und ich war da immer mit einer Freundin, die eigentlich nur romantische Komödien, Kinderfilme und Komödien ohne Romantik gucken kann. Also bei Naja. Thriller und bei Horrorfilmen hat die immer regelmäßig geschlafen. Weil sie sonst Angst gehabt hätte. Und The Ring haben wir zusammen geguckt. Und die Szene, wo dann das Kind, also das Mädchen aus dem Fernseher steigt, ja, sie ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, hat sie da geschlafen? Auf jeden Fall wurde mir dann total weich in den Knien. Aber ist doch auch ein Film mit Kind, also ein Kinderfilm sozusagen. Ja, aber das war total schrecklich. Und total schrecklich fand ich auch The Crutch mit Sarah Michelle Gellar, ja, wo dann immer das Baby da so komische Geräusche gemacht hat. Guck mal, Laxo schreibt, ich bin forever alone und muss Horrorfilme alleine gucken und hat danach Angst. Da ich ja forever alone bin, gucke ich ja auch keine Horrorfilme. Ja, aber Und ich könnte es ja noch nicht mal zusammen mit dem Rio gucken, weil dann hätte ich ja noch mehr Horror. irgendwie hat der Chat auch eine ganz komische Auffassung. Eine Auffassung von Horror. Dobermann ist doch kein Horror. Ich Dobermann mache ist ein übrigens Echo. Echo. Nee, du kannst kein Echo. Das ist auch wieder. Wer sagt, dass du Echo machst? Wer Grün sagt das? kariert steht, sagt hier Jule Eschot. Okay, grün kariert. Pass auf. Es ist folgendermaßen. Ich erkläre dir jetzt mal die Regeln meines Setups hier. Ja, auch in ganz kurz für dich zusammengefasst. Wenn du ein Echo hast, dann bist du wahrscheinlich gerade die Einzige, weil es technisch nicht möglich ist, dass hier etwas echot. Denn wenn was echoen würde, würde mein Clipper mir sagen, da echot etwas. Ja, klar gibt es nirgendwo ein Echo. Grün kariert, vielleicht einfach mal hier. Ja, aber sie wird sich ja nicht überhört haben. Wenn sie mich eschot, wenn eschot hört, dann escho ich. Ja, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall, Dobermann ist ein echt super Film. Ja. Dobermann ist ein echt super Film. Ist nur allerdings kein Horror. Ist mehr so in Richtung Jackie Brown, Reservoir Dogs, also ein bisschen Tarantino-lastig. Aber gut. Welchen ich übrigens richtig gut finde, das ist einer so meiner aktuellen Lieblingsfilme. Fargo. Hast du Fargo gesehen? Nein. Nein, Fargo ist super. Also wer Fargo noch nicht kennt, ist von den Coen-Brüdern. Ist, glaube ich, einer so deren Erstlingswerke. Wirklich schöner Film. Schöner Film. Sehr, sehr lustig. Hat auch einen gewissen Tiefgang. Aha. Okay. Guck mal, was wir hier für Überleitungen haben. Wir sind vom Holgi, der heute übrigens nicht den Gauk machen durfte. Ich hätte ja gedacht, er macht Gauk. Hat er dir gesagt, dass er es nicht durfte, oder spekulierst du gerade, dass er es nicht durfte? Ich habe Holgi heute angetwittert und Ich ihn weiß, das habe ich gesehen. gefragt. Und Ja. er hat gesagt, er hat zurückgetwittert, dass die Late-Line-Redaktion das Thema für die Zielgruppe zu abstrakt findet. Ja, okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, okay. Ja. Also weiß ich, dass er das Thema, also er wollte auf jeden Fall das Thema machen, hat gesagt, er hat es der Redaktion vorgelegt und heute war halt plötzlich von wegen, wir stellen unsere eigenen Regeln auf. Und wir sollen über die Seminachen und das Pogo-Radio reden. Die brauchen Werbung. Ja, die passen gerade auch gut in den Kontext. Also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, für die Zielgruppe zu abstrakt halte ich jetzt für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Weil um diese Uhrzeit, wo er jetzt nun mal halt Late Line sendet, da ist ja auch schon mal mehr, na, ich weiß nicht, ob das zu abstrakt ist, ehrlich gesagt. Findest du das zu abstrakt? Tut mir leid, die Late-Line-Redaktionen sind ja lauter Redaktionen von Naja, vom ARD-Medienanstalten, öffentlichen Rundfunk, ja, Jugendlichen. ist klar. Die bringen so viel Scheiße auf ARD und ZDF über den Gauk und ein paar Wochen hintereinander und dann auch noch live und dann auch noch in allen Tagesshow-Sendungen. Da hätte man ja wohl diese Sendung nutzen können, um wenigstens die Eine gute zu machen. eine gute zu machen und dann noch die Zielgruppe darüber aufzuklären, was eigentlich das Problem ist mit dem momentanen Bundespräsidenten. Also Ja, die das haben den, stimmt. von dem Bildungsauftrag, den die ARD da eigentlich hat, gab's nichts irgendwie. Ja, nee, das stimmt schon. Das ist schon, ja, du hast recht. Du hast recht. Jackie sagt gerade, wo wir bei Politik sind, die VDS steht wieder an. Ja. VDS gleich Vorratsdatenspeicherung. Richtig. Ist auch klar. Also, ich meine, jetzt hat man uns ein bisschen mit ACTA beschäftigt. Jetzt versucht man es halt nochmal mit der VDS wieder. Dann sind wir damit beschäftigt und dann bügeln die iPad durch oder sowas. Irgend so ein ganz kranker Freak-Scheiß kommt da. Man versucht uns halt permanent zu beschäftigen. Ich meine, hier der. Ich meine, ich lese ja keine Zeitung, ja, aber ich habe letzte Mal gelesen, dass Coca-Cola tatsächlich krebserregend sein soll. Ja, das ist ja unglaublich. Ja, wie Hagen-Rether jetzt sagen würde, das haben die rausgefunden. Ja, die finden alles raus. Alles finden die raus. Und genauso ist es. Das ist wirklich hier, da auf der einen Seite wirst du mit VDS beschäftigt, dann tritt dir dann da einer vors Schienbein und sagt dann, nee, komm, eine Runde iPad. Und dann sagen die, ja, nee, doch kein iPad mehr, machen wir jetzt ACTA. Und so geht das immer im Kreis, immer im Kreis, immer im Kreis. Das ist, ja, ehrlich jetzt, das ist wirklich so. Das ist reine Verarsche. Ich weiß auch ehrlich gesagt, also ich meine, ich stand ja wirklich selten, wie soll ich es sagen, hilflos oder so da. Ja, aber im Moment sage ich wirklich, das ist so eine unglaubliche Freakshow. Ja, das ist. Das ist nicht Ja. okay. Das ist nicht okay. Manchmal habe ich das Gefühl, du hast irgendwie die letzten Jahre in so einer Filterbubble. unpolitischen Glocke gelebt, ja, in so einem Vakuum und hast nichts mitbekommen über realpolitische Themen. Und Was hat das eine jetzt gerade mit dem anderen zu tun, würde mich jetzt mal interessieren. öffnet sich diese Glocke und du kommst in die, in das tatsächliche Leben und siehst, wie scheiße eigentlich alles läuft. Ich glaube, also erstmal ist das, deine Darstellung ist gerade völlig falsch, geht Warum? völlig an dem vorbei, was ich gesagt habe. Du regst dich immer über die Themen auf, die ja auch so schlimm sind. Dabei sind das nur jetzt halt mal internetmäßig zwei, drei sehr aktuelle Themen. Aber dass die Politik immer Unsinn baut, ist doch schon immer bekannt. Und nicht erst seit ACTA, seit SOPA, seit das andere und seit Vorratdatenspeicherung. Das überrascht mich alles nicht so und du machst und du echauffierst dich da immer so. Und das verstehe ich immer gar nicht, weil was hast du erwartet? Ja, aber es ist totaler Unsinn, was du gerade erzählst. Warum? Also, du sagst mir gerade, ich hätte nicht am politischen Geschehen teilgenommen, Nein, ich habe das weil. Gefühl, Ja, gut, dann verfühlst du dich gerade maximal. dass du dich immer so, dass du dich so aufregst, als wäre das was ganz Neues. Also, okay, es kann auch sein, dass du immer so ein ganz Aufgeregter bist, dass du bei jeder Kleinigkeit, egal wie oft sie vorkommt, immer die gleiche 180-Grad-Echauffierung hast. Aber nach einer Weile könnte man doch sagen, hat man sich daran gewöhnt und ist weniger angespannt, nämlich mehr entspannt, wenn es um Also so es sind, Themen geht. erstmal sind es bei mir nicht Grad, sondern es sind Stunden, Kilogramm, ja. Und zweitens, nein, ich werde nicht aufhören, mich darüber maximal zu echauffieren, weil sobald ich aufhöre, mich darüber maximal zu echauffieren, höre ich auch auf, mich darüber generell aufzuregen. Und Ach so, einer bist du. wenn mich irgendwann die Vorratsdatenspeicherung nicht mehr aufregen würde als Beispiel oder ACTA oder die Kombination aus allem daraus, dann hätte ich verloren. Und wenn ich dann verloren habe, dann würde ich da sitzen und sagen, ja, da kommt's halt, die VDS. Du kannst dir jetzt auch nichts machen. Naja, eine Krähe jagt die anderen keinem Augen aus. Die Tröger haben gewechselt, die Schweine bleiben die gleichen. Und solche Sachen würde ich dann sagen, wie meine Oma oder so. Ja, das kann ja nicht das Richtige Ja, sein. aber das Also schließt, das sagt ja jetzt, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, sich politisch zu interessieren und sich zu engagieren, nämlich einmal total auf 180 mit der Protest und mit dem Echauffieren zu sein oder sich gar nicht zu engagieren und zu informieren, weil sie nicht mehr interessiert. Es gibt doch auch so Mittelding, hast du mal davon gehört? Nee, aber der Weg ist doch der, das ist doch ein schleichender Prozess. Du fängst an, dich zu echauffieren, echauffierst dich weniger, weniger, weniger, weniger, weniger. Und irgendwann ist damit Echauffieren vorbei, weil du halt aufgegeben hast. Und für mich ist definitiv es so, du musst ganz klar immer auf einem gleichen beleidigten Niveau dabei bleiben, also wenn es aufhört, dich zu beleidigen und wenn es aufhört, dich irgendwie zu nerven, dann glaube ich, dass der Weg nach draußen immer schwerer wird und immer weiter wird. Und ja, hier, Nofo sagt das Richtige. Ich bin auch für mehr 180. Ja? Auf jeden Fall für mehr 180. Das auf jeden Fall. Weil insbesondere hier in Deutschland, wo die Demonstrationskultur im Vergleich zu anderen Ländern wirklich sehr mau-mau ist, ja? Da ist 180 genau das Richtige. Wenn nicht sogar 220, ich kann mich gerade schwer entscheiden, eins von beiden. Ja, aber ist es jetzt mal rein interessenmäßig, ist das denn nämlich die richtige Art und Weise, was politisch zu verändern wollen? Weil das verblasst doch dann wieder und dann wird es irgendwann. Ja, das genau, das war ja deine Argumentation. Es darf halt nicht verblasen. Es muss dich immer wieder aufs Neue neu aufregen. Es muss jeden Tag aufs Neue. Musst du dir denken, Alter, das kann alles nicht sein. Ja, das darf alles nicht wahr sein. Das Das ist war nicht aber nicht meine richtig. Argumentation. Meine Nee, du hattest Argumentation war, keine. man kann, nein, meine Argumentation war, man kann sich informieren und engagieren und sich für politische Ziele einsetzen, ohne dass man sich gleich auf 180 echauffiert und denkt, oh, das, und so reagiert wie du bei politischen Themen. Sorry, das kann ich nicht. Also das werde ich Das nicht kannst du nicht, können. okay, gut. Das kann ich nicht, nein. Andere können das vielleicht. Ich spreche ja keinem ab, der das nicht kann, dass er sich nicht engagiert. Das sage ich ja gar nicht. Nur, wenn du mir dann halt sagst, dass ich mich für politische Themen jahrelang hinterm Schrank gelebt hätte und jetzt erst aus meinem Schrank hervorkomme und mich das alles aufs Neue beleidigt, ist das falsch. Es beleidigt mich jeden Tag aufs Neue insbesondere. Weil ich nehme das Nee, auch immer sehr ich habe ja nicht persönlich. gesagt, dass du, ich habe ja auch nicht gesagt, dass du das getan hast. Du solltest da auf meine Formulierung achten. Ich habe gesagt, ich habe bei sowas immer das Gefühl, als würde das eine neue Erkenntnis deinerseits sein, die dich dann so hochbringt. Von wegen, oh, Nein. wie kann denn der Staat so böse sein und unsere Daten speichern wollen? Nein, nein, nein, nein, nein, Wo nein, ich nein, dann nein, nein, sagst, so, ja, aber das. das machen sie doch jetzt schon die ganze Zeit. Warum Ja, so? natürlich, natürlich. Das Problem ist einfach, dass ich mich jedes Mal aufs Neue aufrege, weil ich mich jedes Mal aufs Neue halt extrem verarscht fühle, ja. Und ich bin jemand, der nimmt das dann auch sehr persönlich. Ich meine, ich weiß, dass das nicht auf mich persönlich bezogen ist, aber ich nehme das echt persönlich. Ich fühle mich dann immer so verarscht und ja, ich fühle mich da verarscht. Aha. Ich kann das einfach nicht. Ich bin da sehr emotional bei. Und insbesondere, wenn ich ein bisschen krank bin, dann bin ich noch ein bisschen emotionaler. Wollen Ich wir fühle mich auch leaken, wie du die benutzt. wollen wir leaken, wie du dich fühlst, wenn du krank bist? Oder ist das Pre-Show und es bleibt in der Pre-Show? Wie ich mich fühle, wenn ich krank bin, fühle ich mich immer extrem fett. Ja, das liegt Wie daran, weil ich dann kommt auch so ein, das? ja, das liegt daran, weil ich so einen unglaublich dicken Kopf habe Der und schwillt alles so an. zu ist. Na, also gefühlt ja, weil alles halt zu ist und da habe ich ja das Gefühl, ich habe so einen dicken Kopf und ich kann dann auch Headset nur ganz schwer ertragen. Deswegen habe ich auch ein Ohr frei und ich fühle mich dann echt so ein bisschen wie mit Mars-Gravitation oder so. Wird Ich dein weiß nicht, Kopf ob das dann der. rot? Ein bisschen, ja. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, ob Mars die richtige Gravitation hat oder ob es der Saturn war oder der Pluto. Das Auf jeden Fall interessiert einer. sowieso keiner, kann keiner nachweisen, ob der jetzt richtig gesagt Doch, hat oder doch, doch, doch. Oh, falsch. aber 100 Pro. Hör mal, da ist der Chat ganz empfindlich. Insbesondere der Chat im Chat ist da sehr empfindlich. Aber ich glaube, es ist einer von diesen drei von mir genannten Planeten mit der hohen Gravitation. Und so fühle ich mich halt. Ich bewege mich dann auch so. Wir sollten Sonst bin ich übrigens ja. irgendwann mal einen Kaffee zusammen trinken und danach eine Kippe rauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob nach dem Kaffee oder woanders danach, dass unsere Spannung raus ist. Die finden uns irgendwie. Willst mich nur vergiften mit Arsen? Das habe ich ja nicht gesagt. Das war ja der Tipp von Lockenmähne. Du Ob sollst Locken. übrigens das Mick ausmachen, wenn du dir die Nase schneuzt. Ja, wahrscheinlich. Ob Lockenmähne wirklich eine Lockenmähne hat? Ich wäre ja dafür Fotobeweis. Also, ich habe ja meine Lockenmähne schon fotografiert und zur Schau gestellt. Also eigentlich heißt es ja Meane und nicht Mähne. Schreibst du das auch so im Kreuzworträtsel? Nein, er Ach hat es so, so nee, es ist geschrieben. ja wirklich falsch. Ja, stimmt, du hast recht. Ja. Stimmt. Ja. Aber ich finde, die Spannung sollte bei uns gar nicht raus, sonst wird es ja langweilig. Na, dann wäre es auch ein extrem. Stimmt, Pluto ist gar kein Planet mehr. Pluto ist kein Planet mehr. Das ist, Okay, das ist. jetzt. Das ist jetzt ein Thema, wo der Rio gleich weint. Das ist wirklich scheiße. Jetzt überleg mal, du bist schon so der allerkleinste Planet im, jetzt mal ehrlich, du bist der kleinste Planet im Sonnensystem, in unserem bekannten, in unserer Milchstraße. So, da bist du der kleinste Planet. Und dann kommt da irgend so ein scheiß Astrologen-Arschloch, und sagt, nee, nee, nee, komm hier, Pluto, du bist aber hier, nee, du taugst nicht richtig, du bist kein Planet jetzt mehr. Ich finde, das ist mal richtig asozial, oder? Ist das nicht wirklich voll assi? Ja, total. Ich bin Der ja arme für Pluto. mehr Pluto und für mehr Planeten. Das sind diese Eigenmacht da drin, ja. Das ist echt nicht okay. Ja, das ist echt nicht okay. Das ist so unverschämt und gemein. Ich glaube, ich sollte darüber mal hier bei Raumzeit sprechen. Aber ich fand Pluto immer besser, wenn er bei der Mickey Maus der Hund war. Da war er auch nicht schlecht. Aber überleg dir mal, der kleinste Planet. Ja, wie süß. Ja, aber das ist voll assi. Und dann kommt einer und nimmt den. Du hast da echt kein Gespür für irgendwie. Ich dachte so, es reicht, wenn heute einer die Frau mimt, ja? Und wenn du das bist, muss ich es nicht machen. Was für Assis da eben. Ich muss mal gucken, wer dafür verantwortlich ist. Oh. Ich finde übrigens lustig, dass unser Chat den Lockenmähne über den Rechtschreibfehler in seinem Namen aufgeklärt hat. Wir haben einen sehr netten Chat. Ich bin übrigens heute unseren Hörern auf die Nerven gegangen. Der Vanitas, das war eine Frau, gell? Ich merke mir das irgendwie nie. Ich muss mir das, glaube ich, mal aufschreiben. So eine, Vanitas ist so ein eine. Typ. Echt? Ich dachte, guck mal, ich denke immer, das ist eine Frau. Wahrscheinlich, weil du dabei an Vanessa denkst oder sowas. Nein, Vanitas ist irgendwie so ein weiblicher Name. Auf jeden Auf Fall. jeden Fall, ja, ja, Vanito ist es aber doch nicht. Das ist doch ein Vanitar und dann eine 5, also Vanitas. Und das ist irgendwie weiblich. Vielleicht ist es auch Vanita 5. Ja, aber Benannt 5 nach ist doch hier Neudeutsch Stargate. für die ganzen jungen Dinger und Kerle ist doch ein 5 ein S. Ja, aber vielleicht meint er damit Vanita 5. Und Vanita 5 ist doch Nein, ihr, ist das. Vanitas meint er. Würdest du mich bitte einmal aussprechen lassen? Ja, Danke. aber Vanita 5 hat doch jetzt hier schon geschrieben, Ach nein, so, Vanitas, dann okay. brauchst du doch nicht mehr zu reden. Ach so, nee, dann ist okay, weil ich dachte, es wäre benannt. Ich sag's jetzt trotzdem, nach dem Planetensystem bei Stargate Atlantis. Da gibt's nämlich auch ein Planetensystem Vanita Oh, bist 5. du ein Spießer und Nerd. Also, Spießer nicht, aber Nerd. Ich weiß nicht, was daran nerdy ist, weil ich ein Planetensystem von einer Fernsehserie kenne, die ich noch nicht mal richtig Ja, geguckt habe. das ist nerdig. Das ist total nerdig, wenn man das kennt. Ja, Ja. auf jeden Fall. Das Wenn man ist sich das voll sowas, wenn nerdy sich so. sogar sowas merkt, obwohl man die Sendung gar nicht so oft gesehen hat. Ja, nur weil mich das, weil, weiß ich auch nicht. Das macht dich total unsympathisch, dass du dauernd ins Mikro rotzen musst. Ja, dann geh doch. Wieso gehst du? Guck mal, ich wollte eigentlich alleine heute podcasten. Das hätte mir auch noch gefehlt. Oh, das hätte mir auch noch gefehlt. Das war nämlich heute so. Dürfen wir das, darf ich das leaken? Ich weiß gar nicht, da gibt's nichts zu leaken. Heute, genau, heute hieß es, hat dann nämlich der Rio, hat dann nämlich angefangen zu weinen und ich habe die Krokodilstränen auf seiner Wange gesehen, wie sie da so runterflossen. Er könne heute nicht podcasten, er wäre krank. Und das würde ja zu Abend immer schlimmer werden. Und Da ist dann habe es ich doch gesagt, auch. ja, Rio, mein Rio, ist okay, dann podcaste ich halt mal 15 Minuten allein. Mach ein bisschen mich zum Affen und dann ist es okay, dann haben die Zuhörer, was sie wollen und wie auch immer. Ihr wisst gar nicht, wie schnell, ja, der Rio gesagt hat, nein, nein, 15 Minuten schaffe ich schon. Das Problem ist, Jule, weißt du, immer wenn ich Nasenspray genommen habe, klinge ich kurzzeitig wie der Pate. Nein, so klingt der Pate nicht. Irgendwie klingt er doch so. Nein. Nein. Boah, leck mich einer in das Arschloch. Bist du den Bömmelchen hoch und den Rücken auch noch lang? Doch meine Güte. Guck mal, der Vanitas hat bei Rio mein Rio schmunzeln müssen. Ja. Aber ich, Schön. weil wir nicht die Anspielung, das wollte ich nochmal bestehen darauf, auf Captain, mein Captain von Club der Toten Dichter, nämlich auf Mio, mein Mio. Muss ich mir vorstellen, ja, ich bin Nerd, weil ich da ein Planetensystem kenne, aber hier, da, die Hey, kennt Club hier der Toten mal Dichter ist doch Club der Kult Toten mit Dichter, Robin Williams. ja, das ist total der geile Film. Oh, Ja. das ist echt ein geiler Film, naja. Die, mit Wusstest du, dem Ethan Hawke. Ja, ja, was wusstest ich? du, dass Club der Toten Dichter und Good Will Hunting irgendwie für mich total der gleiche Film ist? Warum? Ich weiß nicht, muss man beide, guck dir mal beide hintereinander an. Ja, und danach, also ich finde, da sind wahnsinnige Verknüpfungen und Überschneidungen und irgendwie Nee. gleicht sich das total. Nein, gar Ja, nicht. okay, du hast die beiden noch nicht hintereinander gesehen. Würdest du dieses bitte tun und danach vielleicht bei mir nochmal das Gespräch suchen? Vielen Du Dank. meinst, abgesehen davon, dass der Robin Williams bei dem einen ein Lehrer und bei dem anderen ein Psychiater ist? Ich finde, damit gehen wir jetzt runter, oder? Das wäre eine gute Idee. Ich bin übrigens enttäuscht. Wovon? Du lebst immer noch. Tut mir leid. Ich dachte, So, jetzt kriegt der würde German Student irgendwie erstmal hier gleich Viren. Viren. ja, Viren. Aber zuerst mauen wir eine Runde und danach kriegt der German Student Oh, seine B-Side-Studio-Produktion. ihr wisst übrigens überhaupt nicht, wie nett und wie toll das der Rio findet, wenn ihr mitmaut. Da Freue geht ihm mich dann immer das immer. Herz auf. Ich freue mich dann immer. Ja. Ich mag das ja. Deswegen mauen wir jetzt auch eine Runde. Dann maut mal eine schöne Runde. Dann sagen wir Tschüss oder was? Ja. Ciao, ciao, bis morgen.